vor acht haben wir es. Jetzt das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Linda Hadiko. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Er soll in Rüsselsheim viel zu schnell über eine rote Ampel gerast sein und dabei einen Radfahrer erwischt haben. Der Mann starb. Seit heute sitzt deshalb ein 20 Jahre alter Fahranfänger wegen fahrlässiger Tötung auf der Anklagebank. FFH-Reporter Florian Stendebach. Mit fast 140 km/h ist der 18-Jährige damals in seinem weißen BMW die Straße lang gerast. Erlaubt waren aber eigentlich nur 50. Als die Ampel auf Rot steht, gibt er weiter Gas und fährt einfach über die Kreuzung. Der 48 Jahre alte Radfahrer hat keine Chance auszuweichen und stirbt noch am Unfallort. Laut Staatsanwaltschaft ist unklar, warum der 18-Jährige so raste. Er schweigt bislang. Florian Stendebach, Groß-Gerau. Nicht nur in den Notaufnahmen von Krankenhäusern spielen sich zum Teil dramatische Szenen ab. Auch in den Arztpraxen rasten immer öfter Patienten aus, wenn sie nicht sofort behandelt werden. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, fordert für diese Fälle von der Regierung eine leichte Verschärfung des Strafrechts. Das sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. FFH-Reporter David Riemer. Patienten beleidigen zum Teil Ärzte und Mitarbeiter in den Praxen. Einige werden sogar gewalttätig, so Gassen. Das ist zwar nicht die Regel, die Probleme gehen auf eine kleine, aber größer werdende Klientel zurück, sagt der Kassenärztechef. Um gegenzusteuern, fordert er deutliche und schnelle Strafen. Die Bundesregierung arbeitet im Moment an einer Verschärfung des Strafrechts, unter anderem um Rettungskräfte besser vor Anfeindungen und Gewalt zu schützen. Das Vorhaben sollte aus Sicht Gassens auch auf die Arztpraxen ausgeweitet werden. Kopfschütteln bei der Polizei in Hagen. Ein 33-jähriger Vater hat seinen 3-jährigen Sohn im heißen Auto zurückgelassen, um eine Prostituierte zu besuchen. Ein Passant entdeckte das stark schwitzende Kind in dem Fahrzeug und alarmierte die Polizei. Der 3-jährige kam wegen Dehydrierung ins Krankenhaus. Gegen den Vater wird ermittelt. Dieser kam erst nach einer Stunde zurück zu seinem Auto. Die jüngste Hitzewelle in Spanien hat das Meer vor Mallorca extrem erhitzt. Nach Angaben von Wetterexperten sind gestern in dem Wasser fast 32 Grad gemessen worden. Ein neuer Rekord. Mittlerweile sind die Temperaturen in weiten Teilen Spaniens etwas erträglicher als in den vergangenen Tagen und Wochen. Viele Betriebe wollen ausbilden, finden aber niemanden. Jeder dritte Ausbildungsplatz in Deutschland blieb im vergangenen Jahr unbesetzt. Das sagt das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Zum einen finden die Bewerber die Arbeitsbedingungen nicht attraktiv genug. Zum anderen sind die wenigen, die sich überhaupt bewerben, oft ungeeignet. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Dani Steinitz. In Hessen gebietsweise starker Regen, Aquaplaning-Gefahr, zum Teil liegen auch Äste rum, also fahren Sie bitte vorsichtig. Dann die A5 Frankfurt-Kassel zwischen Butzbach und Gambacher Kreuz, da hat es krass geregnet. Auf der linken Spur hat sich deswegen eine Riesenpfütze gebildet. Die A44 Kassel-Dortmund zwischen Kassel-Bad Wilhelmshöhe und Zierenberg nochmal 3 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten nach dem Unfall mit 2 LKW, da ist nur die linke Spur frei. Und die B3, der Wetteraukreis, da eine Vollsperrung zwischen Karben und Bad Vilbel in beiden Richtungen wegen mehrerer Äste auf der Straße. Am besten umfahren Sie das Ganze über Niederdorf-Felden. FFH, das Wetter. Heute Abend gibt es immer wieder dicke Gewitterwolken am Himmel über Hessen. Aus denen regnet es teils auch stark. Hagel könnte es geben, Sturmböen. Es kühlt sich aber nicht wirklich ab. In der Nacht dann auch noch bis 17 Grad und Regen und Gewitter. Morgen geht das Grad so weiter und die Temperaturen pendeln sich dann wieder bei heißen 32 Grad ein.